WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht, eine Themensendung. Und das Thema heißt weibliche Sexualstraftäter. Ich möchte sehr gerne mit Männern sprechen, die von Frauen sexuell missbraucht wurden. Also zum Beispiel von der eigenen Mutter, vielleicht von der älteren Schwester, von einer Erzieherin, einer Lehrerin, einer Nonne, einer Vorgesetzten. Ich möchte auch natürlich sehr gerne mit Frauen sprechen, die von Frauen sexuell missbraucht wurden. Ich glaube, für Männer ist das besonders schwierig, darüber zu sprechen. Aber wir haben hier jetzt die Möglichkeit dazu und ihr könnt euch natürlich auch anonym melden, wenn ihr euren Namen nicht sagen wollt. Ich möchte auch gerne mit, wenn es möglich ist, wir versuchen das mal, mit Täterinnen sprechen. Frauen, die einem jungen Mann oder einem Kind, einem männlichen Kind, sexuell etwas angetan haben. Oder auch mit Frauen, die einem Mädchen, einem jungen Mädchen oder einem weiblichen Kind etwas angetan haben. Das ist ein Tabuthema nach wie vor in unserer Gesellschaft. Wir haben hier in dieser Sendung vor vielen Jahren mal drüber gesprochen, damals mit großer Resonanz, weil man die Frau in erster Linie als Opfer sieht und nicht als Täterin, aber traurigerweise in diesem Bereich gibt es, glaube ich, eine sehr große Dunkelziffer von Frauen, die auf subtile Weise bisweilen sich an Jungs oder an jungen Männern vergehen oder auch an Mädchen und jungen Frauen vergehen. Also weibliche Sexualstraftäter, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses schwierige Thema, sicherlich für euch schwierige Thema, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte schreibt eure Telefonnummer mit rein, dann geht es schneller mit dem Zurückrufen und mit dem Reinstellen in die Sendung. So, die erste Anruferin ist Anne Lara, 45. Guten Morgen, Anne Lara. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anne Lara. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet, weibliche Sexualstraftäter. Warum? Genau. Ich bin unter anderem von meiner Mutter missbraucht worden. Wie alt warst du da? Also in frühester Kindheit fing das an und hat geendet beim 12. Lebensjahr. Was hat deine Mutter genau mit dir gemacht? Ja, Oralverkehr, mit Gegenständen, ja, alles, was man sich vorstellen kann. Das heißt, die Mutter hat bei dir Oralverkehr ausgeübt? Genau. Musstest du? Und ich musste auch bei ihr. Als du dann schon etwas älter warst, also so 11, 12 oder ungefähr so in dem Alter, wie hast du das empfunden, dass du das bei deiner Mutter machen musstest? Oder ja, deine schon Mutter früher eigentlich immer Ekel. Ekel, Ekel, Ekel. Du hast gerade gesagt, ich bin auch, oder so ähnlich hast du es ausgedrückt, von meiner Mutter missbraucht worden. Von dem Vater auch? Ja, und noch von vielen anderen. Also ich wurde verkauft von... Ich sag ungern Mutter, weil für mich ist es keine Mutter. Für mich ist auch kein Vater. Also ich sag immer Erzeuger. Und also ich bin von ihr verkauft worden und wir haben im kleinen Dorf gelebt. Ja, und da halt an Lehrer, Lehrerinnen, Bäcker, Ärzte, Ärztinnen. Alles, was, ich sag mal, so Rang und Namen hatte. Dahin hat deine Mutter dich in dem kleinen Ort verkauft? Ja. Also ich musste nicht zu denen hin. Es gab, ich glaube, das war die Hauptstraße, also ich sag mal, eine vielbefahrene Straße. Und da gab es so ein Eckhaus und da wurde ich nach der Schule abgeholt und dahin gebracht. Und da kam dann halt auch die hin, an die sie mich verkauft hat. Aber wenn das so eine kleine Gemeinde war, dann hat sich ja die ganze Gemeinde einer großen, eine große Schuld auf sich geladen. Es war eine verschworene Gemeinschaft dann. Ja. Da hat einer vom anderen gewusst und alle haben sie die Schnauze gehalten. Wie lange ging das denn, dieses Verkaufen, bis zu welchem Lebensjahr? Also das ging alles bis zum 12. Lebensjahr. Dann habe ich meinen Großvater rausgeholt, weil ich den anrufen konnte über eine Freundin. Ich hatte einen Zusammenbruch gekriegt. Und das Verkaufen, also ich kann mich halt an Situationen erinnern, 5, 6 Jahre, so kurz vor der Schule. Ach so, das war dann, als du später, als du älter warst, nicht mehr der Fall? Nee, als ich im Alter von 12 bis 13 geschah gar nichts, weil ich bei meinem Großvater ein Jahr Gott sei Dank leben durfte. Mhm. Und dann musste ich in die Familie meiner Erzeugerin zurück. Meine Erzeuger hatten sich getrennt und ich wurde halt in der Zeit, also ab dem 12. bis 24. Lebensjahr, noch von einer Tante und einem Onkel missbraucht. Aber so der Verkauf hat dann nicht mehr stattgefunden. Also die mussten dann auch, mein Großvater hat halt Bedingungen gestellt, wenn ich wieder in die Familie zurückkomme, dann nur, wenn ihr auch nach in den Norden zieht. Ich habe damals in Süddeutschland gelebt. Lass uns nochmal auf deine Mutter zu sprechen kommen. Das ist ja so komplex, was du erzählst, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Das ist ja erschütternd. Du hattest ja dann in der Familie, wenn dein Vater ähnliche Dinge gemacht hat, keinen Verbündeten. Den hatte ich sowieso nie. Mhm. Du bist ja auch zur Schule gegangen. Mhm. Bist du da nicht in irgendeiner Weise auffällig geworden, dass die Lehrer stutzig wurden? Was ist mit dem Mädchen los? Wie gesagt, es haben viele aus der Schule mitgemacht, Lehrer und Lehrerinnen. Stutzig geworden ist erst meine Lehrerin aus der 9. Klasse. Mhm. So. Vorher nicht. Also ich sag mal, vorher hat mir das keiner zu erkennen gegeben. So wie du das jetzt erzählst, klingt das ja wirklich wie ein groß angelegtes Unternehmen. Da ist nicht nur die Mutter, der Vater, sondern da sind verschiedene und sogar wichtige Aushängeschilder der Gesellschaft beteiligt gewesen in eurem Ort. Gab es denn, als du denn älter warst, eine Anzeige und ein Gerichtsverfahren? Ich habe meinen Erzeuger angezeigt. Damals war ich so 18,5, 19. Und weil der wollte mich, also nach der Trennung wollte der mich sehen und ich habe mich halt immer geweigert und habe gesagt, wenn er nicht aufhört, zeige ich ihn an. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich einfach Ruhe vor ihm haben wollte. Und er hat halt nachher 3 Jahre bekommen. Mhm. Und nach der Hälfte wurde er wegen guter Führung auf Bewährung dann entlassen. Warum hast du die Mutter nicht auch angezeigt? Das hätte ich gemacht, aber die hat sich Gott sei Dank selbst umgebracht. Mhm. Früh genug. So, jetzt ist aber, wie gesagt, nicht nur der Vater und die Mutter daran beteiligt gewesen, sondern eben viele andere. Warum hast du die nicht auch angezeigt? Es hat mich damals, also ich sag mal, vom 12. bis 20. Lebensalter, habe ich da, oder 18. Lebensalter, habe ich da überhaupt nicht dran gedacht, dass man das machen kann. Mhm. Aber du hast dann gedacht, den Vater ja anzuzeigen, das war dir genau. Ja schon klar. Richtig, das habe ich dann gemacht und ich habe aber gemerkt, das kostet mich wahnsinnig viel Kraft. Mhm. Und was dabei rausgekommen ist, ich sag mal, die Kraft habe ich nie wieder gekriegt für das lapidare Urteil. Mhm. Er hat mir mein Leben genommen und er hat easy 3 Jahre da und die noch nicht mehr absitzen müssen völlig. Lebt der Vater noch, der Erzeuger? Leider Gottes ja. Mhm. Du hast keinen Kontakt zu dem? Um Gottes Willen, nein. Mhm. Ich habe meinen Namen auch vollständig geändert, also Vorname und Nachname. Mhm. Der wird mich jetzt unter Anne Lara im Leben nicht einordnen können. Mhm. Und das wird auch so lange bleiben, solange der lebt, wird er mich nicht finden. Ja. Gibt es Geschwister? Ja, ich bin dritte von 5 Kindern. Haben die Ähnliches mit den anderen Kindern auch gemacht? Laut deren Aussage nein. Mhm. Das ist ja auch ganz merkwürdig, dass sie... Also im Nachhinein weiß ich von Psychologen und Psychiatern, weil ich halt seit jetzt ununterbrochen seit 10 Jahren in therapeutischer und psychiatrischer Behandlung bin, unter anderem halt auch, weil ich ganz viele Nebendiagnosen habe. Die Erklärung wird sein, dass deren Vermutung, ich bin mit einem Gendefekt geboren worden, der auf die Gelenke sich niedergeschlagen hat. Ach so. Ich war also schwer, ich konnte schwer laufen, also mich bewegen, ich konnte mich kaum also, wehren. Dass du ein leichtes Opfer warst. Ausgenutzt. Ja. Genau, richtig. Mhm. Nochmal zu diesem Verkaufen. Wie oft hat das denn stattgefunden, soweit du dich daran erinnern kannst? Es gibt Zeiten, an die ich jetzt Erinnerung habe, da wurde es teilweise täglich mehrmals. Das ist ungeheuerlich, was du erzählst. Mhm. Also ich habe das ganz, ganz lange verdrängt, ne? Und halt so seit 8 bis 10 Jahren habe ich auch erst wieder Erinnerung dran und ja, es wird leider immer mehr an Erinnerungen und ja. Muss man hinzu sagen, du bist 45 Jahre alt, das ist sehr lange her. Damals waren die Zeiten noch anders. Da haben alle den Mund gehalten und niemand hat irgendjemanden angezeigt oder das war dann eher wirklich eine verschworene Gemeinschaft gegenüber heute. Heute hätte man die Hoffnung, dass es dann doch eher rauskommt. Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung, entschuldige, wenn ich da gar nicht richtig das verstanden habe, dieses Verkaufen ging auch bis zu deinem 12. Lebensjahr? Richtig. Ja. Mhm. Ja. Wie war denn das für dich dann, wenn dann plötzlich, wie ging das überhaupt, wie wurde das abgewickelt, dieses Verkaufen? Erzähl mal, wie das funktionierte. Also es war so ein Eingangsbereich. Da. Bei euch zu Hause? Nee. Zu Hause hat es, direkt im Haus hat es nicht stattgefunden. Der Missbrauch von meinen also Erzeugern, der fand im Schuppen. Wir hatten Garten und da waren Schuppen. Mhm. Da haben die mich ganz oft missbraucht. Der Verkauf, der fand eben in dieser Hauptstraße, vielbefahrene Straße, ich sag mal Hauptstraße dazu, in diesem Eckhaus. Und da war halt so ein Eingangsbereich und von da gingen mehrere Zimmer ab. Was war denn das für ein Haus? Was war denn das für ein Haus? Also ich weiß, dass ich war so 15 Jahre später zufällig nochmal durch diesen Ort gefahren, weil meine Beziehung, mit der ich damals liiert war, die wusste das nicht. Mhm. Und ist halt, wir sind da durchgefahren. Heute oder damals waren Bäcker dann in dem Haus. Ja, ich hätte jetzt spontan gedacht, dass man dich verkauft hat und dass das dann in dem jeweiligen Haus oder der Wohnung dessen stattgefunden hat. Das war nicht. Die sind alle dahin. Es war in einem quasi neutralen Ort. Genau. Und gab es da, war dann dein Erzeuger oder deine Mutter, waren die dabei? Ja, meine Erzeugerin, die hat die Männer oder Frauen, Lehrerin, Lehrer, Ärzte, Ärztinnen. Ich weiß, unter anderem meine Orthopäde war dabei, meine Hausärztin. Die hat die in Empfang genommen, das Geld in Empfang genommen. Und dann hat sie mich in einen Raum geschickt und hat mich nach einer Stunde, anderthalb, ich weiß es nicht, wie lange es war. Die war aber dann, die war nicht dabei während des Missbrauchs. Genau. Mhm. Und wenn ich beim einen fertig war, wurde ich ins nächste Zimmer geschickt. Also Anna-Lara, ich muss sagen, ich bin darüber sprachlos, weil das so eine Dimension hat, was du erzählst, die einem ja es kalt den Rücken runterlaufen lässt. Ja, das bei vielen, also meine ganzen Freunde wissen das, also nicht so detailliert, ne? Mhm. Wobei einige wissen es auch detaillierter und die sind auch genauso wie ich, wenn ich was Neues erfahre, ich habe immer so Videos dann oder so Puzzleteile, die sich so zusammen machen dann. Mhm, dadurch erfahre ich so, ich sag mal, Erinnerungslücken, die ich ja noch habe. Wie meinst du mit Videos? Also es sind da so Videos schwarz-weiß und springt vor und zurück. Und das. Also das ist symbolisch gemeint, das geht in deinem Kopf dann vor. Und ja, und es läuft dann irgendwann als richtiges Video ab, so wie es dann auch, also ich sag mal, ich kann Stein und Bein schwören, dass es auch so war. Mhm. Anfangs habe ich immer Angst gehabt, dass es wirklich so sein konnte, weil ich gedacht habe, es gibt's nicht. Mhm. Aber meine Psychiater und auch Psychologen so im Laufe der Jahre haben gesagt, sowas bildet man sich nicht ein und sowas kann sich auch keiner ausdenken. So, jetzt hast du das Stichwort. Wie es ist, ist es scheiße. Ja, allerdings, das ist ja gar nicht vorstellbar, was das mit einem Menschen macht, wenn man so ein Martyrium hinter sich hat. Das heißt, du bist lange, du hast es jetzt mehrfach erwähnt, in psychologisch-psychiatrischer Behandlung, zurzeit auch noch. Genau. Ich danke dir von meiner Seite aus, dass du das Vertrauen hast, hier anzurufen und uns das zu erzählen. Einfach mal ein Tabu brechen, weil viele denken immer, das geschieht nicht. Genau. Gerne biete ich dir jetzt auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Ich bin ja in Behandlung. Du bist gut versorgt, ja, sicher. Deine Leute sind viel mehr drin in der Materie, als wenn jetzt ein fremder Psychologe anfängt, mit dir darüber zu sprechen. Ja, ich glaube, andere, die heute vielleicht anrufen, brauchen es nötiger. Anna-Lara, dann wünsche ich dir von Herzen viel Kraft, dass du weiter in deiner Therapie vorankommst. Und vielleicht noch eine Frage. Du bist 45 Jahre alt, habe ich jetzt schon erwähnt einige Male. Hast du eine Familie gründen können? Nein, es ging, ich hatte eine Beziehung zu einer Frau, dann nochmal zu einer Frau, auch langjährige, auch zum Mann oder so. Also ich bin, ich sag mal, relativ beziehungsgestört. Mhm. Ich lebe aber glücklich alleine mit meinem Hund und meinen zwei Katzen. Ja. Gab es denn irgendwann in deinem Erwachsenenleben nochmal die Situation, dass du in der Sexualität auch was Gutes und Schönes und Erlebniswertes sehen konntest? Ich sag mal ein, zwei Mal vielleicht. Mhm. Aber das ist ja auch verständlich, wenn man so etwas erlebt hat, dass man eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben möchte, weil man nur schlechte Erinnerungen hat und Assoziationen. Genau. Mhm. Bis man halt Vertrauen aufbaut, ist auf die Beziehung schon wieder weg. Genau, ja. Liebe Anna-Lara, vielen Dank für dein Vertrauen. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen und wie gesagt, dass du in deiner Therapie gut vorankommst. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Domian. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Unser Thema ist heute Nacht weibliche Sexualstraftäter und ich möchte gerne mit Männern, aber natürlich auch mit Frauen, das war ja gerade auch der Fall, sprechen, die von Frauen in irgendeiner Weise sexuell missbraucht wurden. Und ich begrüße jetzt sehr herzlich die Ela, 27. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine Frau. Hallo Ela. Genau, eine Frau. Eine Frau, Ela. Du hast dich dazu gemeldet. Bist du auch ein Opfer von sexueller Gewalt durch Frauen? Ja, leider. Ja? Magst du ein wenig erzählen, was bei dir passiert ist? Bei mir war es leider Gottes auch meine leibliche Mutter, wie ich 16 war. Da warst du schon 16 Jahre, als das passiert ist? Ja, ich war schon 16. Ist das einmal passiert? Ja, ist nur einmal passiert. Was ist genau passiert damals, als du 16 warst? Meine Mutter hatte damals einen Freund und die ist in Besuchung gefahren und wollte mich nicht alleine zu Hause lassen mit 16. Er hat mich dann mitgenommen und ich hatte mich schon vorher hingelegt zum Schlafen. Also du bist mitgefahren mit deiner Mutter zu dem Freund? Genau, weil die mich nicht alleine zu Hause lassen wollte mit 16. Was ja auch ein bisschen komisch ist. Mit 16 kann man ja alleine sein. Ja, eigentlich schon. Mhm. Na okay, erzähl mal weiter. Ich hatte mich hingelegt zum Schlafen, weil ich müde war und ich war gerade am Einschlafen und da kommen die beiden rein. Und meine Mutter war wohl der Meinung, dass ich an ihrem Spiel mit ihrem Freund teilhaben soll und fing an, mich anzufassen, mich auszuziehen und mich lecken zu müssen zwischen der Beine. Und das hat deine Mutter dann schon gemacht bei dir? Ja. Und der Mann hat dann auch, und der Freund hat auch mitgemacht? Nee, der Freund hat sie währenddessen... Also der Freund hat sich ja mit deiner Mutter beschäftigt und deine Mutter hat sich sexuell mit dir beschäftigt. Genau. Du hast 16 Jahre, da ist man ja schon so gut wie erwachsen. Was hast du denn da in diesen Sekunden und den Minuten empfunden, als die damit anfing? Ich kann es nicht mehr sagen, genau. Das muss ein Schock gewesen sein für dich. Wie war denn dein Verhältnis vorher zu deiner Mutter? vorher. Ich war vorher im Heim und Pflege in Familie. Ach so. Ach so, du bist gar nicht bei deiner leiblichen Mutter aufgewachsen. Genau. Wie viele Jahre warst du im Heim gewesen? Ich war vorher 7 Jahre im Heim. Mhm. Und wie lange warst du dann gerade zu Hause gewesen, als das da dann passierte? Ich war gerade 1 Jahr bei ihr. Mhm. Was war denn das so für eine Frau? Zum Beispiel dieses Jahr, als du dann bei ihr verbracht hast. Wie hat die dich denn so behandelt? Wie soll ich das sagen? Sie hat halt versucht, mich zu erziehen mit 15 noch. Und war die nett, herzlich zu dir, freundlich? Naja, wirklich, so wie es sich gehört, Liebe ihren Kindern geben konnte sie wohl nicht. Also mir hat sie es auf jeden Fall nicht gegeben, so wie sie sollte. Eigentlich war sie immer mehr auf Distanz. Weißt du, warum deine Mutter dich damals, als du ein kleines Kind warst, weggegeben hat? Nach ihren Erzählungen war es schuld einer damaligen Freundin von ihr, dass ich weggekommen bin. Eine Freundin war schuld daran. Ja. Verstehst du das? Sie sagte mir, also sie hat mir erzählt, dass sie wohl damals feiern war und ich bei der Freundin dann zum Aufpassen war. Mhm. Und da war wohl der Meinung, in der Nacht morgens um 2 Besoffene auflaufen zu müssen und mich als Kind zurückzuverlangen. Und die damalige Freundin hat das natürlich verneint. Mhm. Wie alt warst du da genau? Ein halbes Jahr alt war ich da. Also alles merkwürdig, was man gar nicht wahrscheinlich richtig klären kann im Nachhinein. Okay. Ich komme nochmal zurück auf diese schlimme Situation. Ich merke, das fällt dir sehr schwer, darüber zu sprechen. Wir können es ja nochmal versuchen. Deine eigene Mutter hat dich dann oral befriedigt oder sich auch oral an dir vergangen. Ja. Musstest du das bei ihr dann auch machen? Nee, davor hat sie mich zum Glück verschont. Und wie ging das denn weiter, diese ganze Aktion? Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, muss ich dazu sagen, weil ich mehr oder weniger das alles verdrängen will. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er hinterher nochmal mit drin war. Mhm. Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass sie halt bei mir, dass sie halt bei mir drin war. Mhm. Und dass er sich halt mit ihr währenddessen vergnügt hatte. Mhm. Jetzt wart ihr ja bei dem Mann in der Wohnung. Ja. Wie lange seid ihr dann noch da geblieben in dieser Konstellation in der Wohnung? Ich glaube, einen Tag noch. Wir sind erst am nächsten oder übernächsten Tag gefahren. Darauf will ich hinaus. Wie war die Atmosphäre und die Stimmung dann danach oder am nächsten Tag zwischen euch dreien? Also ich habe mich stark von den beiden distanziert. Ich bin dann aus dem Weg gegangen und habe versucht, eigentlich die ganze Zeit alleine zu sein. Mhm. Gab es da so einen Moment, als sie damit anfing, in dem du dich auch gewehrt hast dagegen? Von Anfang an nicht. Von Anfang an nicht, aber hinterher schon? Ich habe mich gar nicht gewehrt. Gar nicht gewehrt. Ela, missverstehe diese Frage bitte nicht als Vorwurf. Das meine ich nicht so. Ich kann gut verstehen, dass das so ein Schockmoment für dich war, dass man sich da auch nicht wehren kann. Dass man da wie gelähmt liegt und die Welt nicht versteht und das dann über sich ergehen lässt. So war es ja wahrscheinlich auch. Ja. Hm. Wie lange hast du dann, du bist jetzt 27, so lange ist das ja noch gar nicht her, wie lange hast du dann noch bei dieser Mutter gelebt? Bis ich mit meinem ersten Kind schwanger war, mit 17, bin ich dann ausgezogen. Hast du je darüber nachgedacht oder es vielleicht sogar getan, sie anzuzeigen? Mit dem Gedanken spiele ich öfters, aber ich muss dazu sagen, ich habe vor meiner Familie sonst niemanden. Und im Moment ist sie halt der einzige Zipfel, was meine Wurzel angeht. um halt noch Infos über meinen Vater herauszufinden oder sonst noch irgendwas. Also du weißt nichts über deinen Vater? Genau. Mhm. Heißt das, dass du auch noch Kontakt zu deiner Mutter hast? Ja. Wie ist der Kontakt? Also, wie soll ich das erklären? Also wir haben sie nur telefonisch. Ach so, sie kommt dich nicht besuchen und du besuchst sie auch nicht? Nein. Hm. Wenn das ist jetzt auch erst seit 3 Monaten, dass da kein Besuch mehr ist, aber wenn die halt vorbeikamen wegen ihren Enkelkindern, dann war ich auch nie alleine mit ihr und den Kindern. Du hast mehrere Kinder jetzt schon? Ich bin gerade mit meinem dritten Kind schwanger. Ah. Ist jemals über diesen Vorfall gesprochen worden zwischen euch beiden? Ich habe das erste Mal vor 2 Jahren angesprochen und da sagte sie mir halt, das wäre ein Ausrutscher gewesen. Und dann hatten wir da nicht mehr drüber gesprochen und letztes Jahr, weil halt angefangen hat, alles hochzukommen von diesem Wochenende, hatte ich das nochmal angesprochen. Und sie hatte dann auch versucht, in Ruhe mit mir darüber zu sprechen und sich zu erklären. Und ich habe ihr dann einige Fragen gestellt und die Antworten, die haben mich so zu Boden gerissen, dass ich... Ach, was waren das für Antworten? Ich hatte zum Beispiel gefragt, weil ich weiß, dass sie sehr männerbezogen ist und, wie soll ich das sagen, sehr hörig ist, Männer gegenüber. Ja. Und ich hatte halt dann gefragt, ob das von ihm kam und nicht von ihr. Mhm. Also, dass es seine Idee war. Ja, verstehe. Und da sagte sie, nee. Es wäre nicht seine Idee gewesen, das wäre von ihr ausgekommen. Das heißt, deine Mutter hat in irgendeiner Weise eine bisexuelle Seite in sich. Oder? Das kann gut sein. Mhm. Da möchte ich auch gar nicht drüber urteilen, weil... Das wäre für dich etwas erleichternder gewesen, wenn er sie dazu gezwungen hätte. Vielleicht, obwohl man das natürlich auch dann nicht entschuldigt, aber ich verstehe deinen Gedankengang. Was hat sie noch Niederschmetterndes gesagt? Außer, dass sie nicht wüsste, warum sie es gemacht hat, vor allem, weil sie mir erzählt hat, dass sie damals als Kind oder Jugendliche selbst vergewaltigt wurde. Und da habe ich sie halt gefragt, warum sie das da mit ihrem eigenen Kind machten, da konnte sie mir gar nichts draus sagen. Mhm. Das war halt auch sehr verletzend, dass sie was tut, wo sie noch nicht mal weiß, warum sie das macht. Ja. Ich meine, es kann ja sein, dass sie selbst ein Opfer einer Straftat war, dennoch rechtfertigt das natürlich nicht, dass sie es auch tut. Da hast du völlig recht. Eben. Hat sie denn zumindest ein Verzeih mir über die Lippen gebracht? Nein. Nicht mal das. Nein. Und sie weiß, was sie dir angetan hat. Das weiß sie, ja. Und sie kann es, wenn es stimmt, dass sie selbst so etwas erlebt hat, dann kann sie das auch ermessen, was das bedeutet für einen Menschen. Eigentlich schon. Mhm. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum oder ob du darüber nachgedacht hast, sie anzuzeigen. Ja. Dass es einem ja auch peinlich ist, vielleicht das alles so bei der Polizei zu erzählen. Das ist die eigene Mutter, es ist ein sehr intimer Vorgang. Das geht einem ja auch nicht so einfach über die Lippen. Dir ist es ja gerade auch sehr schwer gefallen, darüber zu sprechen. Ja, aber ich denke mal, das wäre noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist einfach, weil, ich weiß nicht, ich habe eine Familie, aber die steht von vornherein nicht hinter mir. Und wenn ich dann zur Polizei gehe, sie anzeige und es weiß ja sonst keiner. Mhm. Ich habe dafür keine Beweise, dass sie es gemacht hat. Und verstehe. Mir wird das zu viel Kraft kosten, denke ich mal. Ja. Wem hattest du das denn eigentlich schon erzählt bislang? Das erste Mal habe ich darüber angefangen zu reden, vor 5 Jahren. Mhm. Ich das erste Mal in psychiatrischer Behandlung war mit meinem Freund, hatte ich darüber gesprochen. Mhm. Bist du heute auch noch in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung? Ja, nein. Nein. Also ich gehe nicht einmal die Woche zum Psychologen. Ich war letztes Jahr vom September bis Anfang November. Genau deswegen war ich in der Psychiatrie. Hat dir die Behandlung geholfen? Bis eine Woche bevor ich entlassen wurde, ja. Mhm. Und danach hatte ich halt mit meiner Mutter gesprochen, die wollte sich melden, wollte vorbeikommen mit einem Psychologen und mir darüber sprechen, mhm, und sie kam dann nicht und dann hatte ich ihr das halt vorgeworfen und dann kam sie mit dem Argument, ja, sie hätte Bilder von meinem großen Sohn gekriegt und sie wollte ja eigentlich vorbeikommen, aber die Bilder könnte ich mir jetzt abschminken und ich bräuchte mich nie wieder melden. Mhm. Und eine Woche später wurde ich dann entlassen. Also Ela, ich möchte mich bei dir auch bedanken, dass du das Vertrauen hast, hier zu sprechen über so einen, ja, schlimmen Vorfall. Und wir können, die wir das nicht erlebt haben, ja nur erahnen, was das mit einem macht, wenn man so etwas hat über sich ergehen lassen müssen. Ich wünsche es auch niemandem. Mhm. Darf ich dir denn auf jeden Fall noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja, bitte. Ja, also ich fände es schon sehr gut, wenn du mit ihm sprichst und vielleicht können wir dir diesbezüglich auch noch ein bisschen weiterhelfen oder ein paar Schritte dir vorschlagen, was du machen könntest. Okay? Das wäre super. Gut. Dann bitte ich dich aufzulegen, Ela, und der Henning, das ist heute Nacht mein Psychologe, der ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Dir und deiner Familie, deinen Kindern wünsche ich von Herzen alles Gute und alles Gute für die Schwangerschaft. Dankeschön. Tschüss, tschüss Ela. Tschüss. Ciao. So, und jetzt bin ich verbunden mit Wolfgang. Und Wolfgang ist 59. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen. Hallo Wolfgang. Bitte den Ton ganz abstellen. Bitte? Bitte den Ton ganz abstellen vom Radio oder Fernsehen. Ah ja, wegen dem Schall. Ich höre es gerade. Genau, ja. Ja, jetzt höre ich dich auch besser. Ja, das ist gut. Erstmal schönen Dank für deine tollen Sendungen, die mich immer sehr rührend mitnehmen. Ja. Vielen Dank. Also ganz toll, wunderbar. Gestern war ich auch wieder sehr laufend mit den Schulen da. Mhm. Okay, so, gut. Jetzt hast du dich gemeldet. Jetzt gehe ich davon aus, dass du ein Opfer von einer Frau geworden bist. Das war eine Frau, und zwar eine Ordensschwester oder von mehreren Ordensschwestern, und zwar in einem Kinderheim in Herten. Mhm. Ich habe mal gerade meine Unterlagen rausgeholt und jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Wie alt warst du da, Wolfgang? Ja, das ist die Frage. Da bin ich jetzt gar nicht drüber informiert. Ich habe nur ein Heim hat sich bereit erklärt, mir Unterlagen zu schicken, weil ich eine Aufarbeitung mache wegen sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung an uns, Zöglingen, wie es ja damals, mhm, hieß. Okay, dann lassen wir das mal mit der genauen Altersangabe weg. Erzähl doch ganz einfach mal, an was du dich erinnern kannst. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir nach dem Essen oder nach dem Mittagsschlaf, nach dem Zwangsmittagsschlaf, wo wir dann mit dem Kopf auf den Tisch gedrückt wurden, einige Jungs mitgehen mussten zu den Schwestern oder zu den Nonnen und dann auf den Zimmern. Mhm. Und da mussten wir dann eine Weile verweilen, mussten uns vor das Bett knien. Und dann kam die Schwester wieder und war ausgezogen und hat sie dann aufs Bett gelegt. Und wir mussten uns dann unten am Fußende zwischen ihre Beine im Kraulen. Also sie anfassen im Schambereich? In dem Schambereich. Musstet, ja, ihr, das heißt, wir mussten da mit den Fingern rumwühlen. Musstet ihr euch auch ausziehen? Und wir mussten uns dann später ausziehen, nachdem sie wahrscheinlich ja ihr Vergnügen hatte, gehe ich mal von aus. Und wir mussten uns dann daneben legen und sie hat uns dann auch am Glied angepackt. Mhm. Ja. Nun können ja Kinder, auch kleine Jungs, schon eine Erektion bekommen. Und wenn jemand dann... Nein, also ich habe keine Erektion bekommen, weil es hat mich angeekelt. Das war, mhm, widerlich. Mhm. Das heißt, du hast mit den Händen das gemacht bei ihr. Ja. Und sie hat dich dann entsprechend auch an deinem Geschlechtsteil angepackt und hat dich am Körper gestreichelt oder sowas. Sie hat direkt mein Glied angepackt und es hin und her bewegt mit ihren Händen. Mhm. Und wir mussten da ruhig liegen. War immer ein Junge bei einer Nonne? Es war immer nur ein Junge mit auf dem Zimmer, ja. Ja. Und wenn wir uns dann halt verweigert hatten, dass wir das nicht machen wollten, dann mussten wir uns wieder anziehen und wurden dann in so einer in einer dunklen Besenkammer eingesperrt. In der Besenkammer, zur Strafe. Wenn du das erinnerst, was für ein Gefühl ist das, da liegt die Nonne, die eigentlich eine Respektsperson ist, liegt nackt mit gespreizten Beinen vor dir und du als kleiner Junge musst ihr zwischen den Beinen kraulen. Was hast du für Gefühle, wenn du dich daran erinnerst? Da kommt mir die gesamte Kirche entgegen. Dass das eine religiöse Einrichtung ist, die glaubenswürdig normal ist, und die uns unehelichen Kindern da aufgenommen hat und uns normal etwas Vernünftiges beibringen sollten. Mhm. Aber wir wurden ja als Pest bezeichnet, nicht als Heimkinder, sondern als Pest, weil wir halt unehelich waren. Als Pest, ich halte nur fest. Pest. Wir waren eine Pest auf dieser Welt. Genau, ja, man hat euch als Pest angesehen, weil ihr uneheliche Kinder wart. Weil wir uneheliche Kinder waren. Ja, es ist also wir wurden dafür schuldig gesprochen, dass wir geboren wurden. Ich verstehe. Hat man uns richtig zur Aussprache gebracht da. Ich verstehe. Und auch so wurden wir auch behandelt, ne, wie ein Stück Dreck. Ich kann deine Empörung, deine ungeheure Empörung verstehen und die ist absolut gerechtfertigt. Noch einmal auf dein Gefühl zurückzukommen. All das hast du damals ja nicht gedacht. Du warst ja ein Kind. Ich war ein Kind, genau. Du hast von Ekel. Diese Befriedigung, diese Lustbefriedigung ja gar nicht hatte, weil das Ganze ja unter Zwang war. Und es hat einen ja angeekelt, weil es schon so jung war, ne? Mhm. Wie lange kannst du dich noch erinnern, wie lange so ein Vorgang dauerte, sich mit der Nonne da zu beschäftigen? Also ich schätze mal, wenn ich mich heute so in den Zeitraum zurückerinnere, so eine halbe Stunde, Und verweisen wir immer so auf dem Zimmer. Und wie oft ist das in deiner Zeit, solange du da in dieser Obhut das warst? Das war ein bis zweimal wöchentlich. Ein bis zweimal wöchentlich? Ein bis zweimal wöchentlich und das mit mehreren Zöglingen. Über wie viele Jahre? Zöglinge. Ja, über wie viele Jahre? Ja, das ging dann, bis ich dann mal abgehauen bin. Da waren ja Mauern drumherum, aber wir haben uns da immer schon ausfindig gemacht, was wir da irgendwie gegen machen konnten wegen dieser Unzufriedenheit und haben dann auch alles immer kaputt getrümmert. Das hieß dann nachher, wir waren schon erziehbare Jungs, nicht Über welchen Zeitraum reden wir? Reden wir von 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, in denen du in dieser Anstalt warst? Also ich kann mich für die letzten 3 bis 4 Jahre dran erinnern. Ja, und wie alt warst du, als du rauskamst? Da war ich, da wurde ich 13. Also so gerade vor Pubertät. Vor Pubertät, ja. Habt ihr Jungs untereinander darüber auch gesprochen? Wir haben schon miteinander darüber gesprochen. Und haben uns sogar Pläne gemacht, wie wir das den Nonnenheim zahlen konnten. Also euch war völlig klar, dass das größtes Unrecht war, das euch da angetan wurde? Ja. War das allen Nonnen in dieser Einrichtung bekannt, dass das gemacht wurde? Wir hatten, das weiß ich nicht, ob das untereinander bekannt war. Es waren einige liebevolle Nonnen da, die einen auch mal gestreichelt und getröstet haben. Also gestreichelt im herzlichen Sinne und nicht im sexuellen Sinne. Nein, im herzlichen Sinne auch. Die auch mal das Gespräch mit uns geführt haben, die auch wie eine Mutter waren. Aber die Überzahl war aber, glaube ich, doch mehr. Ja. Halt, für diese straffe Züchtigung, für die Bestrafung, dass wir halt geboren wurden. Ich gehe mal davon aus, was du jetzt gerade geschildert hast, dass in diesem Kloster dann auch geprügelt wurde, wenn nicht alles so funktioniert hat. Ja, es wurde auch geprügelt, natürlich. Das habe ich dem Psychiater alles so erzählt. Und ich habe ja eine Alkohol- und Drogentherapie hinter mir und bin heute noch am Kämpfen damit, aber ich habe das alles jetzt sehr gut im Griff und habe dann auch eine traumatisierte Therapie jetzt hinter mir in der Felsenlandklinik in Dahn. Also ganz tolle Klinik, kann ich nur jedem empfehlen. Wolfgang, noch eine Frage zu der schlimmen Zeit damals. Ja. Gab es, hast du mal den Versuch unternommen, dich damals einer netten Schwester anzuvertrauen und ihr dein Leid zu schildern? Gar nicht. Wir hatten ja den Mut gar nicht. Ich glaube, das war ja gar nicht publik. Mhm. Ich verstehe. Das war ja im Verborgenen. Mhm. Auch die Züchtigung. Wir mussten dann mitzusehen auf den Zimmern und wurden regelrecht durchgeprügelt. Was haben diese schlimmen Erlebnisse, die du jetzt mit Frauen gemacht hast, wie sehr haben die deine spätere Sexualität geprägt? Ja, die hat mich bis heute geprägt. Und zwar ekel ich mich, ich habe eine Freundin, die seit 10 Jahren, habe es aber noch nie bis zu einem Orgasmus geschafft, eine Befriedigung zu finden. Noch nie, weil es mich oft anekelt, weil ich verkrampft im Bett liege und ich kriege nie richtig, sagen wir es mal ganz ehrlich, einen hoch. Ja, das heißt, du bist jetzt also 9. Ich habe sexuelle Schwierigkeiten. Das heißt, das wirkt bis heute nach, du bist heute 59 Jahre alt, dann war das damals, als du dein junger Mann warst, hattest du immer Schwierigkeiten mit Frauen? Immer, ja. Also ich war im sexuellen Bereich immer sehr zurückhaltend. Jetzt hast du gerade eine Andeutung am Anfang gemacht, von wegen, dass es eine Entschädigung gibt oder dass du in Kontakt stehst mit der... Nee. Ich habe mich mit jemandem aus dem Gesundheitsamt, aus dem psychologischen Bereich da unterhalten und die hatten mir das gesagt, wegen dieser Entschädigung. Mhm. Und da habe ich gesagt, mir geht es gar nicht um die Entschädigung, sondern mir geht es darum, dass die Kirche dazu steht. Mhm. Was ist da vorgefallen? Und die Härte ist ja dann, dass ich dann diese Heime angeschrieben habe, dass ich meine Unterlagen haben möchte und dass ich halt nur in Bad Oeynhausen das Heim Willigenthof bereit erklärt hat, mir welche zu schicken und haben da auch, aber halt das Kinderheim sich weigert. Mhm. Ich kann das verstehen, dass man einfach eine Anerkennung haben möchte, dass die Gegenseite zugibt, dass so etwas passiert ist und dass die Gegenseite sich auch entschuldigt. Mit Geld kann man das ja sowieso nicht wettmachen. Das kann man gar nicht gut machen. Und wenn, dann würde ich lieber einen Tierschutzverein schenken oder ein Kinderheim. Heißt das für dich, dass jegliche Autorität der katholischen Kirche für dich kaputt ist? Ja. Ja. Du bist kein Christ mehr? Ich bin für mich mein eigener Christ. Mhm. Ich glaube nicht für die Allgemeinheit, sondern ich glaube für mich. Mhm. Und ich muss ihn nicht publik machen, sondern ich gebe ihm meine Liebe und das überzeugt dann auch gleichzeitig die Nächstenliebe des Christentums. Ich verstehe. Das ist aber nur für mich persönlich und das will ich gar nicht beitreten, sondern ich bin auf das Verhalten der katholischen Kirche sehr verhasst. Mhm. Muss ich schon sagen. Genau, das muss man ja unterscheiden, der christliche Glaube und die katholische Kirche. Da liegen ja unter Umständen Welten dazwischen. Ja. Lieber Wolfgang, vielen Dank auch für dein Vertrauen und deine sehr offenen Worte. Das tut mir sehr, sehr leid, was dir passiert ist. Du bist leider nicht der Einzige. Es gibt ja sehr viele Missbrauchsfälle, auch von Mönchen an Jungs, aber eben auch von Nonnen an Kindern oder an Jungs. Auch an dich natürlich sehr gerne das Angebot, noch ein paar Worte mit meinem Psychologen zu sprechen. Das wäre mal ganz nett, ja. Ja, sehr gerne, Wolfgang. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst vom Henning, vielleicht nicht jetzt sofort, aber im Laufe der nächsten 10, 20 Minuten zurückgerufen. Oh ja, erstmal schönen Dank für dein Ohr. Gerne. Und dir von Herzen alles Gute wünsche ich. Ich danke dir. Ne? Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Wir haben 1.45 Uhr und ich bin jetzt verbunden mit der Yvonne. Yvonne ist 31. Guten Morgen, Yvonne. Hallo. Ja, das Thema heißt weibliche Sexualstraftäter. Du hast dich dazu gemeldet. Ja, ich bin zwar nicht direkt von einer Frau vergewaltigt worden, sondern mein Stiefvater hat das bei mir gemacht und meine Mutter hat dabei zugeschaut. Und insofern ist sie auch eine Täterin. Ja. Das kann man wirklich so sagen. Der Stiefvater hat es bei dir gemacht und deine leibliche Mutter hat dabei zugeschaut. Ja. Wie alt warst du? 13. Ist das einmal passiert? Nein, mehrere Male. Also ich bin mit 19 bin ich von zu Hause gegangen, weil ich nicht mehr konnte. Ach, das heißt vom 13. bis 19. Lebensjahr? Ja, fast täglich. Fast täglich? Ja. Kannst du also es war immer schwierig. Also meine Geschwister ist das auch passiert, aber die haben mir nie geholfen irgendwie, dass ich auch mal Kraft sammeln kann oder so. Die mich eigentlich immer im Stich gelassen. Kannst du dich an das erste Mal erinnern? Ja, aber will ich nicht. Möchtest du nicht? Mhm. Nee, es ist schwierig. Es war Weihnachten. Ach, auch noch Weihnachten? Heiligabend. Hat die Mutter denn vielleicht ein wenig zumindest versucht, den Stiefvater zurückzuhalten? Nein. Wie war genau ihre Rolle in dieser Konstellation? Zuschauer oder Anspruch. Also sie hat auch immer gesagt, dass er weitermachen soll, weil es ihr gefällt und sie anmacht. Das hat sie sogar gesagt? Ja. War sie auch nackt dabei? Meistens nicht. Hat sie sich dabei selbst befriedigt? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht hingeguckt. Ich war eigentlich immer nur froh, wenn es vorbei war. Mhm. Wir reden jetzt auch von Geschlechtsverkehr. Ja. Mhm. Wo hat das stattgefunden? Entweder bei mir im Zimmer oder bei meinen oder irgendwo in der Wohnung. Mhm. Je nachdem, wo sie mich gerade erwischt haben. Es hat mit 13 angefangen. Mhm. Und er wurde angezeigt damals von meiner Schwester, aber er ist freigesprochen worden. Wie viele Geschwister gibt es denn noch? Mein Bruder und meine Schwester noch. Und die haben das mit beiden Kindern gemacht? Ja, mit uns allen dreien. Also der Vater hat das auch mit dem Jungen gemacht? Ja. Und immer war die Mutter dabei? Nicht immer, aber oft. Aber sie wusste auf jeden Fall Bescheid? Ja. Und das sind diese drei Kinder, sind ihre leiblichen Kinder? Ja. Was ist das für eine Frau? Weiß ich nicht. Lebt die noch? Ja. Ich habe aber keinen Kontakt mehr mit keinem mehr. Sag mal noch ein paar Worte zu diesem Verfahren. Deine Schwester hat ihn dann angezeigt. Ja, und es ist dann, ich komme aus... kommt vom Schwarzwald und da ist es dann vors Oberlandesgericht gegangen. Mhm. Und da ist er dann freigesprochen worden wegen Mangels an Beweisen. Das hat der Richter damals auch so gesagt. Musstest du auch aussagen? Ja, aber bei mir hat er das damals noch nicht gemacht. Ich war damals... Ach so, da warst du noch kleiner. Ja, ich war 7, wo das vor Gericht ging und wo er bei meiner Schwester angefangen hat, war ich 1 Jahr alt. Und sie haben mir immer die Schuld gegeben, dass ich an allem schuld bin. Wie kam das dann, dass mit 19 Schluss war? Ich habe jemanden kennengelernt und der hat das alles am Telefon miterlebt. Und der hat dann gesagt, ich habe 1 Woche Zeit und dann holt er mich da weg. Und so war es dann auch? Ja. Mhm. Da bin ich dann nie weggekommen. Ich hatte die Kraft nicht. Genau, das wollte ich dich gerade bitten zu erklären. Du warst dann ja schon eine erwachsene junge Frau mit 18, 19. Ja. Wie kam das, dass du nicht einfach gesagt hast, ich packe meinen Koffer und hau nachts ab? Ich bin mehrere Male schon abgehauen, aber sie haben mich immer wieder gefunden. Und ich bin immer nur in dem Ort, wo ich gewohnt habe, bin ich immer nur abgehauen, weil ich nicht weiter wegkam, weil das Geld auch nicht da war. Weil sie haben mir ja auch, ich habe meine Ausbildung gemacht und mein Ausbildungsgehalt musste ich meinen Eltern geben, als Miete. Mhm. Und ich hatte ja nichts zum Weglaufen und bin dann immer zu Freundinnen, bin da ein paar Tage, um einfach ein bisschen Luft, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und dann mit 19 habe ich es dann endgültig geschafft, ganz wegzukommen, auch weiter weg. Am Anfang waren es 80 Kilometer, mittlerweile sind es dann schon 600 Kilometer. Lebt er auch noch? Ja. Ja. Aber er ist sehr krank, habe ich gehört. Hast du denn, als du dich dann etwas stabilisiert hast und etwas Abstand gewonnen hattest, hast du darüber nachgedacht, beide anzuzeigen? Darüber nachgedacht, ja, aber ich weiß nicht, ob ich es, dadurch, dass ich nicht in psychologische Behandlung bin, es auch durchstehe, das Ganze nochmal so durchzuleben. Ich meine, er kriegt jetzt seine Strafe durch die Krankheit, die er hat. Er lag jetzt wohl Monate im Krankenhaus, weil er herzkrank ist. Er kriegt seine Strafe ohne das ins Gefängnis. Ich bin jetzt weit genug weg. Die Kinder dürfen alle nicht zu ihm. Ja. weil es gibt ja auch noch Enkelkinder, aber ich habe das ganz schnell abgestellt, dass die da nicht mehr hin dürfen. Also immer gesagt, der geht immer noch an uns und aber also immerhin, an mich. Aber immerhin bist du dann doch noch hinterher, hast du Kontakt mit den beiden gehabt? Am Anfang hatte ich Kontakt mit meinem, also ich bin ja mit 19 gegangen. Die ersten hatte ich mit meiner Mutter noch Kontakt eine Zeit lang, habe den Kontakt aber dann abgebrochen, weil es immer nur so scheinheilige Anrufe waren, wenn ich Geburtstag hatte, Weihnachten und sowas. Und das habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Und habe dann irgendwann gesagt, ich möchte das gar nicht mehr, weil mir das immer zu sehr wehgetan hat. Und hatte dann aber noch Kontakt mit meinen Geschwistern, bis dann meine Geschwister zu mir gesagt haben, ich sei schuld an allem, deswegen möchten sie keinen Kontakt mehr mit mir. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz tragische Situation. Alle drei Geschwister sind Opfer und sind wahrscheinlich so gefangen in ihrem Schmerz und ihrer Verletztheit, dass dann so absurde Vorhaltungen entstehen. Ja. Der Bruder, ist der, wie weit seid ihr altersmäßig auseinander? Mein Bruder und ich sind 8 Jahre auseinander. Der ist jünger oder älter? Älter. Älter. Also ich bin die Jüngste, meine Schwester ist die Älteste, mein Bruder ist der Mittlere. Hast du eine Erklärung dafür, dass deine eigene Mutter oder eure eigene Mutter euch so ein Leid angetan hat? Also ich kann nur sagen, dass sie wahrscheinlich einfach nur so psychisch krank ist, dass sie einfach nicht mehr die Realität miterlebt. Das klingt ja fast schon, verzeihend in dem Sinne, dass man es erklärt. Nee, aber ich will es nicht verzeihen, das kann ich auch nicht, aber... Ich weiß nicht, ich glaube, ein Mensch muss krank sein, wenn er seine 3 Kinder und alle 3 Fleisch und Blut so behandelt. Mhm. Was empfindest du, wenn du an deine Mutter oder an diesen Mann heute denkst? Angst. Angst? Immer noch, ja. Also du sagst nicht spontan Hass, sondern Angst? Wenn ich Hass empfinden würde, dann würde ich ja was für ihn fühlen. Ja, das will ich nicht. Ja, aber Angst ist natürlich auch... Ja, ist auch ein Gefühl, Es ist halt einfach, weil es mich nachts einfach verfolgt, weil ich nachts viel Albträume habe. Und es ist zwar leichter geworden, seit ich jetzt weiter weg wohne und meine Lebensgefährtin mir wirklich sehr, sehr, sehr, sehr viel Halt gibt. Du bist jetzt mit einer Frau zusammen? Ja, seit 3 Jahren. Aber du hast Kinder mit einem... Nee, ich habe keine Kinder. Kinderlos. Weil du Geschwister haben alle Kinder. Ach so, weil du von Enkelkindern gesprochen hast. Meine Schwester hat 2 Kinder und mein Bruder hat 2 Kinder. Bist du froh, wenn dieser Mann stirbt? Ja. Wärst du auch froh, wenn die Mutter stirbt? Ja. Hart, wie es klingt, aber ja. Ja, aber das kann ich auch völlig verstehen, Yvonne. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Bist du denn zur Zeit in einer Therapie? Nein. Warst du mal in einer Therapie? Nein. Nein? Mm-mm. Warum nicht? Nach sowas, nach so schlimmen Sachen? Ich weiß nicht, ich hatte, meine Schwester war wohl mal in Therapie und habe mit ihr mal drüber gesprochen, weil ich drüber nachgedacht hatte. Und dann hat sie gesagt, für sie war das relativ schwierig, weil sie halt einfach nochmal alles erzählen musste, wie es passiert ist und alles. Und ich hatte dann angefangen, es einfach aufzuschreiben, wenn es mir schlecht ging. Und ich habe auch einen Brief an meine Mutter mal geschrieben, der war, glaube ich, 10 Seiten lang oder so, um einfach ihr mal das, was ich auf der Seele hatte, ihr niederzuschreiben, aber ich habe ihr nie geschickt. Ich hatte mich nicht getraut. Also Yvonne, ich möchte jetzt, dass wir Folgendes machen, weil ich glaube, dass das gut für dich ist, wenn du in eine Therapie gehst, aber ich schwatze dir nur wirklich nichts auf. Ja. Ich möchte, dass jetzt sofort mein Psychologe mit dir spricht, der wird dir auch nichts aufschwatzen. Okay. Der soll dir nur mal so ein paar Sachen erklären, wie das in so einer Therapie abgeht, was man da so macht, nach so schweren Vorfällen. Und da kannst du sowieso für dich, du musst es ja für dich alleine entscheiden, ob du es machst. Aufgrund meiner Erfahrung hier aus der Sendung und den vielen Gesprächen mit Betroffenen, glaube ich, dass das eine gute Richtung für dich wäre. Aber wie gesagt, das musst du entscheiden. Okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Henning ruft dich gleich an und auch an dich ein großes Dankeschön für dein Vertrauen. Ja. Und von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss, meine liebe Yvonne. Ja, tschüss. Ciao. Und hier ist Bianca. Bianca ist 39. Guten Morgen, Bianca. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Bianca. Ja, auch zu dem Thema. Warum hast du dich gemeldet? Ich habe schon mal vor 4 Jahren angerufen, da hatten wir schon mal kurz gesprochen über das Thema sexuelle Übergriffe. Das war jetzt aber nicht bezogen auf Frauen. Und Ja, seit gut 2 Jahren kann ich mich erst daran erinnern, dass damals halt auch häufig Frauen, verschiedenste Frauen beteiligt gewesen sind. Also der Haupttäter ist mein Stiefvater gewesen, in der Kindheit und Jugend. Auch so ähnlich wie gerade bei Yvonne? Ja, richtig, genau. Wobei meine Mutter dann nicht aktiv, also nicht dabei gewesen ist. Also weder aktiv jetzt noch passiv, aber ich denke schon, dass sie was mitbekommen hat. Also ich kann es mir anders nicht vorstellen als Mutter. Ja. Aber du sagst gerade, dass Frauen beteiligt gewesen sind. Wie meinst du das? Ja, genau. Ja, es war so, dass es halt auch häufig nicht bei uns zu Hause war oder nicht an dem damaligen Wohnort, sondern halt auch in Nachbarn in Österreich oder in Slowenien, mal in den Ferien oder so. Und dort war das halt, also das war halt, denke ich, schon eine sehr recht organisierte Geschichte damals. Und Da waren halt sehr viele. Das heißt, du bist auch verkauft worden, so wie wir es am Anfang gehört haben? Ja, richtig, genau. Also ich habe den Anfang der Sendung heute leider nicht mitbekommen, aber richtig, genau. Ja, also und, das heißt, ich wurde da auch weitergereicht oder musste halt allen, die halt irgendwie da waren in dieser Villa oder was auch immer das gewesen ist, eher zur Verfügung stehen, richtig, genau. Und dieses wurde organisiert von dem Stiefvater im Wissen der Mutter? Das weiß ich nicht, ob meine Mutter das damals wusste, aber ich leite es mir halt nur so her, dass sie, ich bin heute selber Mutter und ich würde einfach Verhaltensauffälligkeiten meiner Kinder sowas von schnell merken. Also ich halt auch denke, so wie meine Vorrednerin gerade, also da müssen einfach entweder solche psychischen Probleme, Erkrankungen oder wie auch immer vorliegen oder aber eine ähnliche eigene Geschichte, dass ich so weit weg verdränge, dass ich es halt nicht wahrhaben will. Ne? Ja, wie alt warst du, als das passiert ist? Alles? Angefangen hat es ungefähr, als ich 3-4 Jahre alt war und aufgehört, als ich 18 war. Als du 18 warst? Ja. Das heißt, du hast wirklich ganz klare Erinnerungen an all das, was da passiert ist? Genau, also mittlerweile auf jeden Fall. Also, mittlerweile. Aber du kannst es nicht genau sagen, ob bei dem Verkaufen, ob dann da auch Frauen sich auch an dir vergangen haben. Ja doch, das weiß ich halt. Aber das weiß ich jetzt halt erst seit gut 2 Jahren. Also da kam halt nochmal irgendwie so ein Schub an Erlebnissen, an traumatisierenden Erlebnissen hoch. Und ich verstehe, das Gehirn verdrängt natürlich auch ganz viel, weil es das Grauen gar nicht immer im Bewusstsein haben möchte. Genau, und das kam dann halt erst nach und nach, obwohl eigentlich meine Therapie schon länger zurücklag. So dass ich mich dann halt auch nochmal an den Psychotherapeuten gewandt habe, bei dem ich halt früher war und das dann halt weiter aufgearbeitet habe, was ich halt wichtig finde. Und ich könnte mir vorstellen, so wie du es gerade geschildert hast, wenn du da in solche Villen verkauft wurdest, dass das richtige Orgien waren, wo dann ein Kind wirklich oder eine junge Frau von allen da missbraucht wurde, die anwesend waren. Ja, richtig. Also das waren in meiner Erinnerung zumindest, waren es sehr viele Männer wie eben auch Frauen und ich weiß nicht, wie lange das irgendwie jedes Mal ging, aber ich glaube, irgendwo war dann auch ein Punkt, dass ich, zumindest erinnere ich mich so, dass es einfach auch so lang oder so krass war, dass ich irgendwann auch nichts mehr mitbekommen habe. Also es ist nie aufgeflogen, dieser Ring, und es ist niemand zur Anzeige gebracht worden. Ja, richtig, ganz genau. Also wie gesagt, daran kann ich mich halt jetzt noch gar nicht so sehr lange erinnern. Und nach unserem Recht ist das ja auch verjährt mittlerweile. Ja, das ist mittlerweile aber ein bisschen differenzierter geworden. Bianca, wir rufen dich gleich nochmal an und beraten dich diesbezüglich, okay? Ja, okay. Die Sendung ist gleich vorbei. Okay, vielen Dank. Bis gleich, Bianca. Ja. Tschüss. In der Technik heute Nacht macht den Dannhauser. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Bis dahin. Tschüss.